Judith ist tot. Damit sollte ich anfangen. Aber das kann ich nicht. Ich fange an mit dem 20. Juni 2012. Dem Tag, an dem ich Judith zum letzten Mal lebend gesehen habe. Bei mir. In meinem Büroapartment. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Eine Zeit der Pläne und Grenzen, der Rahmen und Programme. In dieser Zeit lebt ein Mann, der anders ist als die anderen, der in keinen Rahmen passt und in kein Programm, der seinen Weg geht, einsam, integer, furchtlos. Es ist Tusch, Meyer, Struppis, Jonas. Jonas, the last detective. Bravo. Du solltest dir angewöhnen, deine Tür abzuschließen, Jonas. Judith. Bist du sicher, dass du zu mir willst? Stör ich. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer Sitzung des Vereins für gegenseitige Beweihräucherung. Sammy spielt nur ein bisschen Dampfradio. Er hat neues Material gekriegt. Amerikanische Rundfunkserien aus dem frühen 20. Jahrhundert. Lone Ranger, The Shadow, Superman. Da, am Himmel, ein Vogel. Ein Flugzeug? Nein, es ist Superman. Nicht, dass Sam neues Material brauchte. Er hat schon mehr als genug. Er ist mit Worten voll bis an die Kiemen. Nur, dass er keine Kiemen hat. Er hat Mikrochips und einen Vocoder. Sam ist mein Computer. Wo Jonas hingeht, da geht er mit. In der Tasche. Hilfreich. Geschwätzig. Innervierend. Unentbehrlich. Schneller als ein Geschoss. Stärker als eine Lokomotive. Es lebe die Nostalgie. Dreimal hoch. Was willst du? Ja. Ich brauche deine Hilfe, Jonas. Das ist nicht wahr. Du bist Judith Delgado, Sicherheitsdirektorin. Ein ganz hohes Tier in der Polizeiführung. Und ich bin Jonas. Nur Jonas. Freischaffender Privatdetektiv. Ein armes Schwein. Niemand. Du schuldest mir etwas, Jonas. Wie man's nimmt. Judith und Jonas. Das war eine lange Geschichte. Angefangen hatte sie mit einer sehr intensiven Beziehung, die nach anderthalb Jahren in die Brüche ging, weil Judith auf Jonas Knochen Karriere machte. Zuletzt in der Sache Mustermann, alias Schneewittchen. Ohne mich wäre sie nie Sicherheitsdirektorin geworden. Und ohne sie wäre ich tot. Siehe Fall Eurodschungel. Verlautet, werden Sicherheitsdirektorin Judith Delgado hervorragende Chancen eingeräumt, die Nachfolge von Sicherheitspräsident Henning anzutreten, wenn dieser am 1. Juli 2012 in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Wir gratulieren. Ist das wahr, Judith? Du wirst Polizeichefin von Babylon. Vielleicht, Jonas. Darüber wollte ich mit dir reden. Mit mir? Was verstehe ich von höherer Sicherheitspolitik? Ja, gerade deshalb, Jonas. Du bist Außenseiter und ein guter Detektiv bist du auch. Willst du mich anheuern? Wenn du nicht zu viel verlangst. 100 Euro pro Tag und Spesen. Einverstanden. Und, was sagst du? Auch einverstanden. Wenn du ein paar Tage warten kannst. Morgen fliege ich in den Orient, nach Merdistan. Oh, kannst du das nicht verschieben? Unmöglich. Ich melde mich bei dir, sobald ich wieder in Babylon bin. Worum geht's? Das erzähle ich dir, wenn du zurück bist. Aber einen Tipp gebe ich dir schon jetzt, weil du dich so für alte amerikanische Geschichten interessierst. Es war, glaube ich, 1980, da wurde ein gewisser Reagan zum Präsidenten der USA gewählt. Richtig! Und vor dieser Wahl liefen ein paar sehr merkwürdige Dinge. Erinnerst du dich? Nein, damals war ich 13 und hatte anderes im Kopf. So wie jetzt. Judith ging und Jonas flog nach Merdistan, wo er länger zu tun hatte, als vorgesehen war. Und dann saß er in Afrika fest. Fall Euro-Baby und Fall Euro-Müll. Zurück kam ich erst Ende Juli, Und da war es zu spät. Home, sweet home. 22 Quadratmeter. Und Aussicht auf die langweiligste Brandmauer in ganz Babylon. Der schönste Platz, rums, rums, das sag ich dir, mein Sohn, ist dein Büro, hudelihudel schön in Babylon. Also, auf ins Casablanca. Moment, euer Voreilen. Vor dem Whisky haben die Götter die Pflicht gestellt. Anrufbeantworter. Wenn du meinst, Sammy. Wo steckst du, Jonas? Ich warte auf deinen Anruf. Judith? Du müsstest doch längst wieder hier sein. Was ist los? Warum meldest du dich nicht? Du hast es versprochen. Bitte, Jonas, ruf an. Sofort. Wenn du mich nicht erreichst, dann Chefinspektor Brock. Der weiß Bescheid. Du musst mir helfen, Jonas. Bitte. Judith war nicht zu Hause. Auch in ihrem Büro ging niemand ans Fohlen. Also rief ich Chefinspektor Brock an, meinen geschätzten alten Feind. Jonas, was wollen Sie? Judith Delgado, was ist mit ihr? Wo steckt sie? Auf dem Zentralfriedhof. Was? Sicherheitsdirektorin Delgado ist tot, Jonas. Am Abend des 19. Juli fiel sie beim Sturmangriff der babylonischen Sicherheitskräfte auf die Bastion der terroristischen Stadtguerilla im sogenannten Reservat. Beim feierlichen Staatsbegräbnis betonte Leo Costa, der neu ernannte Präsident der obersten Sicherheitsverwaltung, in seiner Trauerrede, Frau Delgado habe ihr Leben den ewigen Werten von Recht und Ordnung geopfert und werde daher allen Mitgliedern der Sicherheitsbehörde stets als Vorbild für Einsatz, Hingabe und Pflichterfüllung dienen. Ferner betonte Sicherheitspräsident Costa... Judith ist tot. Schuldig ihr was, Sammy? Was? Nein, nichts schuldet ihr, mein Meister. Gar nichts. Absolut nichts. Total, überhaupt nichts. Null Komma nichts. Kein Kitzelchen. Auch nicht das aller... Ich stellte Sam ab. Ich steckte mir einen Laserstrahler ein. Und meinen alten Smith & Wesson Revolver. Dann ging ich zur zentralen Sicherheitsverwaltung am Europaplatz. Ich wollte in den 20. Stock. Zu Chefinspektor Brock. Aber die Frau, die nach mir in den Lift stieg, hatte was dagegen. Sie drückte den untersten Knopf. Tiefkeller. Abstellräume. Notaggregate. Zugang zur Unterwelt. Jonas. Nur Jonas. Der letzte Detektiv. Und wer sind Sie? Spielt keine Rolle. Da muss ich raten. Dünne graue Haare. Altmodisches schwarzes Business-Outfit. Klobige schwarze Schuhe. Pensionierte Gerichtsvollzieherin. Verkehrspolizistin. Nur der Aktenkoffer passte nicht. Zu neu, zu teuer, zu Hightech. Weil er nämlich gar kein Aktenkoffer war. Sondern ein Special Security Case. Um eine MP. Typ Keckler und Hoch SW-7. Die Waffe der besseren Bodyguards. Und der konservativen Profikiller. Ein sehr aufmerksamer Detektiv sind Sie nicht, Jonas. Sie haben nicht gemerkt, dass ich Sie verfolge, seit Sie Ihr Büro verlassen haben. Machen Sie sich nichts draus. Ich habe trotzdem einen Auftrag für Sie. Sie sollen verschwinden. Aus Babylon? Weiter. Viel weiter. Sie sollen sterben. Und weil ich ein sehr misstrauischer Mensch bin, werde ich mich persönlich davon überzeugen, dass Sie es auch wirklich tun. Sie sind übrigens auch nicht gerade aufmerksam. Sie halten Ihre Kofferknarre falsch rum. Und Sie wissen wohl auch nicht, dass die Mündung verklebt ist. Sieht aus wie Kaugummi. Das stimmte nicht, aber sie sah trotzdem nach. Und war einen Augenblick lang nicht voll bei der Sache. Das reichte. Ein Tritt gegen die Hand. Sie ließ den Koffer fallen. Ein harter Schlag an den Hals. Es knirschte und knackte. Sie fiel um und blieb liegen. Wenn man ihn umbringen will, wird Jonas eigen. Der Lift hielt. Die Tür ging auf. Davor stand der männliche Zwilling meiner Begleiterin. Ältlich, schwarz, mit Aktenkoffer. Killer treten meist im Duo auf. Ich war vorbereitet und schoss als Erster. Dann legte ich beide pietätvoll im Keller aus und fuhr in den 20. Stock. Sie? Man wollte mich umbringen, Brock. Hier in der Sicherheitszentrale. Gute Idee. Wollen Sie Anzeige erstatten? Ich will wissen, was mit Judith passiert ist. Das habe ich Ihnen doch schon am Phone gesagt. Gar nichts haben Sie gesagt. Sie haben die offizielle Verlautbarung runtergeleiert. Na und? Was wollen Sie denn noch? Alles. Die ganze Geschichte. Jede Einzelheit. Das bin ich ihr schuldig. Gehen Sie mir nicht auf die Nerven. Halten Sie sich raus. Hauen Sie ab. Wenn Sie was für Frau Delgado tun wollen, dann gehen Sie ins Casablanca und halten da eine private Totenfeier. Im irischen Stil. Mit viel Whisky. So nicht, Brock. Doch, Jonas, genauso. Raus! Brock spielte mal wieder den wilden Bullen. Aber mit dem Casablanca hatte er gar nicht so Unrecht. Jonas setzte sich in Bewegung. Aufmerksam. Auf der Hut. Blick zurück in Vorsicht. Nichts Schwarzes mit Koffer. Dafür was Graues mit Plastiktüte. Direkt vor dem Casablanca. Ein Penner, ein Berber. Einer von denen, die nichts haben und alles wissen. Eine von Jonas' Ratten. Na, Jonas, wie tickt's denn so? Immer richtig. Moment, Jonas, ich weiß was. So? Falsch. Das heißt nicht so. Das heißt, ich geb dir was. 10 Euro? Einer reicht. 5? 3. Okay, gib her. So, jetzt bist du dran. Pfeif mir was. Großalarm. Gesucht wird ein gewisser Jonas. Tot oder lebendig? Nee, nur tot. Die Bullen? Nee, die Todesschwadron. Die beste und solideste Killerorganisation in Babylon. Zuverlässig, konservativ, bestückt mit ehemaligen Sicherheitsleuten, nicht mehr dabei, weil sie zu oft die Hand aufhielten oder zu oft auf den Abzug drückten. Jonas fühlte sich geehrt und verunsichert, weil er nicht die geringste Ahnung hatte, wer ihm die Todesschwadron GmbH und Co. KG auf den Hals geätzt hatte. Und warum? Egal. Jakob, Whisky. Hier. Ja. Das ist kein Whisky, Jakob. Das ist ein Rohrpostbrief. Vor 10 Minuten gekommen für dich. Hier steht's. Jonas, kehr auf Casablanca. Dringend. Eilig. Wenn Sie mehr wissen wollen, die ganze Geschichte, jede Einzelheit. Belsazer Straße 181 A, 1430. Keine Unterschrift. Ich weiß, von wem der Brief ist. Wie spät? 2:05. Hey, dein Whisky. Stell ihn warm. Weißt du was, Jonas? Ich trinke ihn selber. Auf dein Wohl. Sieht so aus, als könntest du es gebrauchen. Belsazer Straße 181a war ein Schirmerladen. Voll mit elektronisch super abgeschotteten, total abhörsicheren Zellen. Für Leute, die sich mal in Ruhe unterhalten wollten und sich den Mietpreis leisten konnten. Ich wurde gründlich durchsucht. Sam und die Waffen kamen ins Schließfach. Brock wartete schon in der Zelle. Wurde auch Zeit, Jonas. Ich dachte schon, Sie hätten meinen Brief nicht gekriegt oder nicht kapiert. Das hätte ich Ihnen zugetraut. Wollen Sie sich mit mir streiten, Brock? Oder wollen Sie mir was sagen? Nur wegen Frau Delgado. Die hat nämlich viel von Ihnen gehalten. Weiß der Teufel warum. Und ich habe viel von Frau Delgado gehalten. Darum bin ich hier. Obwohl das gegen alle Dienstvorschriften verstößt. Und das bringen Sie über Ihr öffentlich bedienstetes Herz. Ich bin gerührt. Sie haben gut reden, Jonas. Sie riskieren nur Ihr Leben. Ich riskiere meine Pension. Aber dann kam er doch noch zur Sache. Zur babylonischen Stadtguerilla. Eine verquere, nostalgische Truppe, die sich die klassischen Terroristen des 20. Jahrhunderts zum Vorbild genommen hatte. Eine Frau führte sie an. Sie nannte sich Carla. Und sie hatte Ideen. Zum Beispiel die, ein paar prominente Babylonier zu kidnappen und irgendwo im Reservat festzuhalten. In der wilden Ruinenlandschaft, ohne Recht, ohne Gesetz und ohne Sicherheitsverwaltung. Und dann der Verwaltung Forderungen zu stellen. Eine 500 Millionen Euros, regelmäßige Sendezeiten im Holo. Die Bürgermeisterin sollte live auftreten, in Sack und Asche und alle ihre politischen Sünden beichten. Alle? Das wird eine Endlosserie. Ein Teil der Sicherheitsführung war für Gewalt. Ins Reservat einmarschieren, alles kurz und klein schlagen. Oberst Frank von der Terrorpolizei, ein paar andere. Aber sie kamen nicht durch. Der Chef, Sicherheitspräsident Henning, setzte auf Verhandlungen, schon wegen der Geiseln. Ein Sonderstab wurde gebildet, Codename Houdini. Und da... Lassen Sie mich raten, Brock. Judith Delgado. Assistiert von Chefinspektor Brock. Die Schöne und das Biest. Wollen Sie sich mit mir streiten, Jonas, oder wollen Sie was hören? Judith nahm Kontakt zu Carla auf. Sie traf sich mit ihr. Sie verhandelte. Sie machte Fortschritte. Das war wichtig. Nicht nur für die Geiseln, auch für Sicherheitspräsident Henning. Der wollte am 1. Juli in Glanz und Gloria abtreten. Und für Judith. Die wollte Hennings Nachfolgerin werden und brauchte den großen Geiselerfolg, um sich gegen ihren Konkurrenten durchzusetzen. Sicherheitsdirektor Leo Costa. Eine eher graue Schreibtischmaus. Leiter des Beschaffungsamts. Zuständig für den Nachschub von Kugelschreibern. Und von Laserstrahlern. Viel Chancen hatte er nicht. Judith marschierte und verhandelte und stand kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. Das war Anfang Juni und auf einmal war der Wurm drin. Carla ließ Termine platzen, es gab immer neue Forderungen, die Sache zog sich hin, die Geiseln kamen nicht frei. Henning ging in Pension. Und seinen Job kriegte nicht Judith, sondern dieser Costa. Natürlich, Frau Delgado hatte versagt. Sie blieb Leiterin des Sonderstabs, traf sich noch 2-3 Mal mit Carla, das letzte Mal am Abend des 19. Juli. Und zur gleichen Zeit rollte der Sturmangriff auf den Schlupfwinkel der Stadtguerilla im Reservat. Klein Beirut haben sie ihn genannt. Wir vom Sonderstab wussten nichts davon. Chef Costa und Oberst Frank haben die Vorbereitung geheim gehalten, um die Terroristen zu überraschen. Ein Unternehmen mit allen Schikanen. Helikopter, Tanks, Laserhaubitzen, sogar ein paar Robokiller. Was dabei rausgekommen ist, wissen Sie. Keine Ahnung, Brock. Ich war in Afrika. Alle Terroristen tot, mit einer Ausnahme. Fast alle Geiseln tot, viele Unbeteiligte tot, ein paar Sicherheitskräfte tot. Judith Delgado tot. Nicht beim Sturmangriff. Sie traf sich mit Carla. Sie war gar nicht dabei. Und warum die falsche Verlautbarung? Weil es so einfacher war. Und sicherheitspolitisch geschickter. Bei so viel toten Geiseln war es nicht verkehrt, auch in den eigenen Reihen ein hochrangiges Opfer zu haben. Wie ist Judith umgekommen? Erschossen. Mit einer Keckler und Hoch, SW-7. Am nächsten Morgen haben wir sie gefunden, im Osten, an der Grenze zum Reservat, unter freiem Himmel. Nicht weit vom Aquarium und vom Giganthotel. Wo hat sie sich mit Carla getroffen? Wissen wir nicht. Das hat sie für sich behalten. Sie war allein? Die beiden haben sich immer allein getroffen. Wer hat Judith umgebracht? Weiß nicht. Carla? Möglich. Sie soll noch am Leben sein, als einziges Mitglied der Stadtguerilla. Untergetaucht. Wo, weiß ich nicht. Sonderstab Houdini ist aufgelöst. Ich bin wieder bei der Kripo. Datenkriminalität, Kleinkram. Wo könnte Carla stecken? Denken Sie nach, Brock. Wo hat Judith Kontakt mit ihr aufgenommen? Keine Ahnung, Jonas, wirklich nicht. Ich habe sie mal gefragt und hat sie nur eine unverständliche Bemerkung gemacht. Über den alten amerikanischen Präsidenten Reagan? Nein, wieso? Über Mao, chinesischer Diktator im vorigen Jahrhundert. Über einen Spruch von Mao. Guerillas sind wie Fische im Wasser oder so ähnlich. Und dann hat sie gelacht und gesagt, das ist wirklich ein Witz. Frau Delgado hat in den letzten Wochen viel von Ihnen gesprochen, Jonas. Sie haben ihr gefehlt. Sie hatte das Gefühl, dass an der Geschichte was nicht stimmte. Jonas würde sich reinknien, hat sie gesagt. Jonas würde es rauskriegen. Also dann kriegen Sie es raus. Ich wünsche es Ihnen. Und mir. Und dem Andenken von Judith Delgado. Noch was. Scotland Yard. Scotland Yard? Was soll ich damit? Geben Sie es Ihrem Computer weiter. Der ist schlauer als Sie. Der kann was damit anfangen. Wir sehen uns, Jonas. Bald. Bleiben Sie cool. Weg war er. Aber er ließ mir ein Andenken da. Die Rechnung. 300 Euros für eine Stunde Firmazelle. Jonas zahlte. Ungern. Und ging nach Hause. Wo sich zeigte, dass Sammy tatsächlich was mit Scotland Yard anfangen konnte. Das legendäre Hauptquartier der Metropolitan Police of London, verehrter Assistant Commissioner. Du wirst es nicht glauben, Sam. Das wusste ich. In der Tat, Sir. Es dürfte sich um ein geheimes Codewort handeln, welches mit jedem berechtigten Zweifel ausschließender Wahrscheinlichkeit Zugang zum Zentralcomputer der obersten Sicherheitsverwaltung eröffnet. Da könntest du recht haben, Sammy. Ja. Okay. Nimm dir das Codewort und geh ein bisschen im Zentralcomputer spazieren. Mal sehen. Hey. Sie brauchten sowieso eine neue Tür, Jonas. Eine, die sich abschließen lässt. Brock? Chefinspektor Brock, wenn ich bitten darf. Bleiben Sie cool, Jonas. Aufstehen, Hände hoch an die Wand, Beine auseinander. Bleiben Sie so. Na, dann wollen wir mal. Jonas, nur Jonas, Bürgernummer, geboren, Beruf, bla bla bla. Auf Anordnung des Herrn Präsidenten der Sicherheitsverwaltung von Babylon, Vereinigte Staaten von Europa, sind Sie festgenommen. Weshalb? Behinderung der Arbeit der Sicherheitskräfte, Betreiben eines nicht entstörten Computers. Nur Blut kann Sie abwaschen, diese unerhörte Schmach. Geben Sie Satisfaction, Pistols, Sables. Mit dem Knüppel kannst du was kriegen, du bescheuerte Blechbüchse. Blödmann, ha? Und nochmals, ha? En garde, niedriger Mist. Ruhe. Planung eines schwerwiegenden Datenvergehens, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das ist alles. Mehr steht hier nicht. Habe ich was vergessen? Kontoüberziehung im Wiederholungsfall, Spucken auf dem Bürgersteig. Haha. Sie werden in kriminalpolizeilichen Gewahrsam genommen und zwecks Aburteilung dem nächstgelegenen Autojudex vorgeführt. Und, was werde ich kriegen? Tja. 2 Jahre verschärfter Hausarrest mit Elektrofessel, mindestens. Detektivlizenz weg, Computer eingezogen? Niemals! Keine Macht der Welt kann Sammy vom Busen seines innig geliebten Herrn reißen. Ja, wirst du schon sehen, wie wir das können. Ach, du. Und dann kommst du in den Asservatenkeller, da ist es dunkel und feucht und eklig. Und da wirst du vergammeln und verrotten. Und du kommst... Das reicht, Parley. Sehen Sie sich mal in der Nasszelle um, aber gründlich. Wird gemacht, Chefinspektor. Hauen Sie ab, Jonas. Was? Was? Sie sollen fliehen, Sie Idiot! Nachdem Sie mich überwältigt haben, natürlich. Los! Danke, Brock. Danke, Brock. Nur wegen Frau Delgado, Jonas. Gehen Sie nicht ins Casablanca. Da schicken wir gleich eine Streife hin. Fein. Blieb eigentlich nur ein einziger Zufluchtsort. Der arme Schlucker. Ein Dipsomat, Lemm, Ecke, Strugatzki-Straße. Wenig geliebt, weithin unbekannt. Wo man sich einen Stroh rumziehen und mit seinem Computer zu Rate gehen konnte. Zum Glück hatte ich ein paar Euros in der Tasche. Wie viel? 10, 20, 30. Ja, und ein paar zerklemmte. Naja, nicht eben stupender Reichtum, euer Minderbemittelter. Hilft nix. Muss erstmal reichen. Muss nicht, Sammy. Ausnahmsweise habe ich was auf dem Konto. Ich kann Bargeld loszahlen. Kannst du nicht, Knirschgetriebe. Weil die dich sofort am Arsch haben, wenn du irgendwo im elektronischen Netz auftauchst. Die Bullen, die Todesschwadronen, alle! Jonas gegen den Rest der Welt. Wie üblich. Apropos Todesschwadron. Judith ist mit einer Keckler und Hoch erschossen worden, das heißt... Von der Todesschwadron, die auch Jonas auf dem Kicker hat. Will sagen, im Visier. Frage, wer ist der Auftraggeber? Die Antwort finden wir nicht, wenn wir hier sitzen und Stroh rumtrinken. Scotland Yard, Sam. Na, längst passiert. Während euer Saumseligkeit über Alkohol in seiner entsetzlichsten Gestalt fröten, unternahm Sam der Pflichttreue, der Gewissenhafte, der Verantwortungsbewusste, eine Exkursion in die geheimnisvollen Tiefen des Zentralcomputers. Wer wagt es, Knappertz, Mann oder Ritt, zu schlauchen in diesen Tund? Na, wer schon? Ja, ich, Sam, unerschrocken, wendig, alle aufgestellten Fallen geschickt umgehen, konzentriert, diszipliniert. Ist ja gut, Sammy, du bist der Größte, das wissen wir doch. Was hast du entdeckt? Zweierlei, du Nieswurz. Danke. Erstens, Großfahndung nach Jonas, nur Jonas, allererste Priorität. Sicherheitsapparat auf Hochtouren. Meinetwegen? Bin ich Jack the Ripper? Unzureichende Daten, mein Jonas. Und zweitens? Daten über Stadtguerilla und den Tod der Dame Judith nicht zugänglich, auch nicht mit Codewort Scotland Yard. Zusätzlich verschlüsselt und verrammelt und verschottet. Da kommen wir also nicht weiter, Sam. Neuer Approach, Carla. Wir müssen versuchen, sie aufzutreiben. Wo könnte sie stecken? Kombinieren wir. Wir mal dir, Watson. Wie du willst, Sam. Dann kombinier gefälligst du alleine. Dafür habe ich dich. Los, auf der Stelle. 3, 4, Mao, Fisch, Wasser, Fisch im Wasser. Wo gibt's sowas, na? Na, jedenfalls nicht im Meer. Oder im See. Oder im Fluss. Schon lange nicht mehr. Korrekt. Wo dann? Im Aquarium? Excellent, mein lieber Jonas. Wo wurde die Dame Judith aufgefunden? Im Osten, an der Grenze zum Reservat. Nicht weit vom Gigant-Hotel und vom... Aquarium, Aquarii, Neutrum. Quod erat Demonstrantentum. Du meinst, Carla ist im Aquarium von Babylon? Ja, hast du eine bessere Idee, oh du mein Wasserkopf? Ja. Ich hätte mich wie Django fühlen sollen. Einsamer Wolf, einsamer Jäger, einsamer Rächer. Aber als ich durch die Straßen ging, kam ich mir eher vor wie eine Zielscheibe. Oder wie das Männlein im Walde. Ganz allein, auf einem Bein. Und drumherum lauter wilde Tiere, die was von mir wollten. Da hatte ich gar nicht mal Unrecht. Achtung, Achtung. Wie unter Blechen, unter Pluglamm, fiel eine Durchsage. In Sicht sind zwei schwarze Aktenkoffer. Ich wiederhole, Aktenkoffer, 300 Meter zurück. Abstand abnehmend. Da haben sie mich also wiedergefunden. Was machen wir, Sammy? Einen Zahn zulegen? Ja, und wenn du willst, wie Zadok. Wie der? Ja, kennt er nicht. Eine Kugel ist schneller, allemal. So steht es geschrieben. Ich könnte es mit den beiden ausschießen. Oh, zwei gegen einen. Na ja, und gut sind die auch. Also was dann, Sammy? Ja, was dann? Was deucht euch von der Straße, Eminenz? Straße? Die hier? Nun, den Markgrafenboulevard werde ich meinen. Hm? Natürlich die hier. Was soll mich deuchen? Eine schmale Straße, einsam. Tote Lagerhäuser, typisch für Ostbabylon. Nicht eben sauber, oder? Es geht. Sag mal, Sammy, was soll... Müsste mal gereinigt werden. Ich weiß nicht, das geht doch automatisch. Regelmäßig, zentral gesteuert, mit Vorwarnung. Siehst du nicht die Düsen an jeder Ecke, rechts und links? Die Düsen? Ach, hat das endlich geschnallt, unser mentaler Schneckerich. Die Stadtreinigung untersteht der Sicherheitsverwaltung. Du mogelst dich ins System ein, sagst Scotland Yard, setzt das Normalprogramm außer Betrieb und sorgst dafür, dass dieses Stück Straße mal gründlich sauber gemacht wird. Außer der Reihe. Achtung, Sammy, hier sind die Düsen. Sobald ich vorbei bin... Läuft Aktion sauberer Asphalt. Auf geht's. Scotland Yard, Düsen nach hinten. Wasser. Gebläse. Das Killer-Team segelte von dannen, sehr schnell, mit achterlichem Wind. Und Jonas ging weiter, vorwärts, immer vorwärts. Jetzt war mir wirklich nach Django. Das Aquarium war ein flacher, ausladender Bau im Schatten des berghohen Giganthotels, nicht weit vom Reservat, der ausgebrannten Ruinenlandschaft, in der Gesetzlose hausten. Freaks, Terroristen, Mutanten, kannibalische Nachtmenschen. Aber die Trümmer und ihre Bewohner waren nicht zu sehen, weil die gewaltigen Holo-Projektoren auf dem Dach des Giganthotels die hässliche Realität mit Illusionen zudeckten. Bunte Parks, gelbe Felder, grüne Wiesen, wunderschön anzusehen. Und so echt wie das Ehrenwort eines Politikers. Das Aquarium war geschlossen. Wegen Bauarbeiten stand auf dem Schild an der Tür. Kein Problem für Sam und sein magisches Codewort. Vor Scotland Yard öffnen sich alle Pforten. Ich sag dir Dank, mein lieber Brock. Ich könnte dich herzen und küssen. Übertreib's nicht, Sammy. Ja. Und mach dir gefälligst Gedanken, wie es weitergeht. Wie finden wir Carla? Ist sie überhaupt hier? Wie sollen wir sie erkennen? Oh, questions over questions, meine verehrten Damen und Herren, zu Hause an den Holoschirmen. Und keine Antwort, wie es scheint. Stube, mein Korrektur. Gemach, mein ungläubiger Jonas. Es gibt eine Antwort. Und sie stammt von keinem Geringeren als dem großen amerikanischen Philosophen Reader's Digest. Wie sagt er doch in einem seiner erhabensten, seiner profundesten Aphorismen? Es wird sich alles finden. Warte nur, Walde. Willst du mich verarschen, Sam? Und siehe, es hat sich gefunden, das weiterführende Glied in der detektivischen Truppe. Ein Weg tut sich auf. Es ertönt die Posaune von Jericho, die Trommel ruft zum Streite. Folge dem Klang, altes Kriegsross. Jonas folgte. Durch eine Tür. Über einen langen Gang. Um eine Ecke. Und da wurde es laut. Vor mir lag ein weiter heller Raum. In der Mitte ein Becken voller Wasser. Dahinter eine Frau in Deckung. Eine Frau im weißen Kittel. In der Hand eine Laserstrahler. Zwei schwarze Figuren arbeiteten sich zu ihr vor. Rechts und links, am Beckenrand. Eine der beiden feuerte aus dem bekannten schwarzen Aktenkoffer. Die andere hatte keinen Aktenkoffer. Sie hatte einen Kanister auf dem Rücken. Und in der Hand ein Rohr, aus dem ein Feuerstrahl schlug. Ein Flammenwerfer. Ein richtiger, altmodischer Flammenwerfer. Typisch Todesschwadron. Ich mischte mich ein. Mit meinem Laser. Danke, Fremder. Reine Menschenfreundlichkeit? Oder haben Sie einen bestimmten Grund, mir zu helfen? Die Todesschwadron. Mit der habe ich ein Hühnchen zu rufen. Ein Riesenhuhn, besser gesagt. Und dann möchte ich, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Sie heißen doch Carla. Sind Sie von der Terrorpolizei? Sie stand vor mir. Wachsam. Gespannt. Den Zeigefinger am Drücker ihres Laserstrahlers. Jonas sagte ihr, wer er war. Und was er von ihr wollte. Gut, reden wir. Nicht hier. In der Cafeteria. Da ist jetzt kein Mensch. Warten Sie einen Augenblick, ich will mich nur umziehen. Wo? In meinem Zimmer, ich arbeite hier, in der ichthyologischen Abteilung. Dr. Bernhard Carla Adamski. Sagen Sie Carla. Moment. Was tun Sie? Ich lasse die Piranhas ins Becken, damit sie hier rein den Tisch machen. Was bei internen Auseinandersetzungen und Abfällen geht andere nichts an. Sehen Sie nur zu, Jonas. Sehr lehrreich und symbolisch. Die kleinen Fische fressen die großen. Manchmal. Ich ließ sie gehen. Nicht, weil sie einen Laser hatte. Den hatte ich auch. Ich traute ihr. Und sie kam tatsächlich zurück. In einem unauffälligen braunen Overall. In der Cafeteria zog ich mir einen Sojakaff. Und einen doppelten Sojaburger. Das hatte ich nötig. Was haben Sie mit Judith Delgado zu tun? Freund, Partner, Beziehung? Ich bin ihr was schuldig. Geht mich auch nichts an. Sie haben mir geholfen und deshalb bin ich Ihnen was schuldig. Was wollen Sie wissen? Wie ist sie umgekommen? Das kann ich Ihnen sagen, ich war dabei. Wir waren verabredet zum Sohn zu vielten Mal in der Nähe im Reservat, wie immer, in einem ausgebrannten Haus. Und direkt davor wurde sie erschossen. 4 Schwarze mit Koffern, Kreuzfeuer. Sie war sofort tot. Und Sie, Carla? Ich war vorsichtig und hatte meine kugelsichere Wäsche angezogen. Und gleich nach dem ersten Schuss bin ich abgetaucht. Im Reservat kenne ich mich besser aus als die Killer von der Todesschwadron. Sie haben mich verfolgt, erwischt haben sie mich nicht. Aber sie versuchen es immer wieder. Wie eben. Warum? Wer steckt dahinter? Ich bin der letzte Name auf der Liste. Alle anderen sind gestrichen, abgehakt, erledigt. Die Genossen sind beim Sturm auf Klein Beirut gefallen. Und zur gleichen Zeit hatte die Todesschwadron auf Delgado angesetzt. Weil ihr klar geworden war, was gespielt wurde. Jetzt bin nur noch ich übrig. Und Sie natürlich, Jonas. Ich? Sie wühlen und bohren und kommen ihm immer näher. Ihm? Wem? Ganz nah dran sind Sie offenbar noch nicht. Costa natürlich. Der Sicherheitschef. Seine Ehren, Leo Costa, Präsident der obersten Sicherheitsverwaltung zu Babylon. Costa hat Judith umbringen lassen. Ja, sicher. Weil sie ihm auf die Schliche gekommen war. Als Leiter des Beschaffungsamts hatte Costa die Stadtguerilla mit Waffen versorgt. Über Jahre. Er ließ sich dafür bezahlen. Aber das war nicht sein Hauptgrund. Er war der Meinung, die Sicherheitsbehörde brauchte einen Gegenpart. Ein wirkungsvolles Feindbild. Eine Rechtfertigung für polizeiliche Hochrüstung. Und für Law-and-Order-Politik. Darum lieferte er den Terroristen Waffen. Nicht viele, nicht die neuesten, nicht die besten. Gerade genug, dass sie ab und zu von sich reden machen konnten. Aber dann landete Carla ihren großen Coup, ohne Costa zu informieren. Die Geiselnahme. Und danach lief alles schief für Costa. Wegen Delgado. Weil sie als erfolgreiche Senkrechtstarterin schon als zukünftige Chefin der Sicherheitsverwaltung gehandelt wurde. Den Job hatte sich Costa selbst vorbehalten. Und als Delgado den Auftrag kriegte, mit uns über die Geiseln zu verhandeln, da sah er seine Chance. Er schlug mir einen Deal vor. Ich sollte die Verhandlungen rauszögern, schleppen lassen, bis Henning aufs Altenteil kam. Und wenn Costa dann Sicherheitspräsident geworden war, wollte er uns Waffen liefern. Mehr als bisher. Und modernere. Was Ähnliches ist mal in Amerika passiert, vor gut 30 Jahren, bei der Wahl zum Präsidenten. Irgendein Staat im Orient hatte damals amerikanische Geiseln festgehalten. Und damit der bisherige Präsident nicht mit einem großen Erfolg im Rücken wiedergewählt wurde, soll sein Konkurrent mit diesem Staat vereinbart haben, dass die Geiseln erst später, nach der Wahl, losgelassen werden sollten. Gegen Waffen und sehr viel Geld. Reagan. Ja, so hieß er wohl. Das hat sie also gemeint. Was wäre? Nicht so wichtig. Erzählen Sie weiter. Da ist nicht mehr viel zu erzählen. Delgado hat offenbare Spitz gekriegt. Hat sie. Jetzt weiß ich's. Costa konnte nicht zulassen, dass seine geheimen Abmachungen mit uns rauskamen. Er musste was unternehmen und das tat er dann auch. Gründlichst. Generalbereinigung. Großes Aufwaschen. Sturmangriff auf Klein-Beirut. Richtig. Danach gab's kein Geiselproblem mehr. Keine Stadtguerilla. Keine Zeugen, die auspacken konnten. Und zur gleichen Zeit sollten Delgado und ich erledigt werden. Damit beauftragte Costa die Todesschwadron. Gute Kumpel aus alten Sicherheitszeiten. Das war's, Jonas. Noch Fragen? Danke, Carla. Sie waren sehr offen. Ihnen kann ich alles sagen, Jonas. Sie sind nicht gefährlich. Nicht mehr. Dafür wird Costa sorgen. Glauben Sie, Carla? Ich bin sicher. Weil ich ihn nämlich angerufen habe. Eben in meinem Zimmer. Ich habe ihm einen letzten Deal angeboten. Er kriegt Sie, Jonas. Wenn er mich in Ruhe lässt und die Schwarzen zurückpfeift. Und er war einverstanden. Natürlich. Ich soll sie umbringen, hat er gesagt. Aber das habe ich abgelehnt. Soll er seine Drecksarbeit selber machen. Sie sind bewaffnet, Jonas. Sie haben eine Chance. Eine ganz kleine. Da kommt er. War nett, Sie kennengelernt zu haben, Jonas. Schade, dass die Bekanntschaft nur kurz war. Hätten wir uns nicht zusammentun können? Daran habe ich auch schon gedacht. Aber es ist mir zu riskant. Sie sind ein sturer Bock. Einer, der keine Kompromisse macht, der sich lieber umbringen lässt, als aufzugeben. Ein Romantiker, das ist nichts für mich. Wo gehen Sie hin, Carla? Ins Reservat, in den Untergrund. Abwarten. Mal sehen, was sich bietet. Ichthyologin mit einschlägiger terroristischer Erfahrung sind im neuen Wirkungskreis. Viel Glück, Jonas. Aus der untergehenden Sonne kamen zwei Helikopter. Ein kleiner Kommandohubschrauber und ein Transporter. Schwarz. Ohne Markierung. Costa mit der Todesschwadron. In wenigen Sekunden würden sie landen. Auf dem großen Platz zwischen Aquarium, Giganthotel und Reservat. Was tun? Sammy, hilf. Ja, ja, ja. Jetzt kommt er angeschissen, mein großer Herr und Meister. Pff, Sammy, hilf mir. Na, nachdem Sammy stundenlang Luft für ihn war, weil er mit diesem Weib herumturteln musste, dieser Carla. Nun, was hat er davon gehabt? Der tortelige Triebmensch? Für Ratten hat sie ihn schnöde verkauft, kaltschnäuzig verstabelt für 30 Silberlinge. Du wirst es nie lernen, du Blödmann. Genau das hat mir gefehlt, Sam. Dein Zuspruch, deine moralische Aufrüstung, ich danke dir. Du weißt, was ich jetzt brauche. Nicht etwa tatkräftige Unterstützung. Oh nein, Worte. Ja, Worte, so. Was ist das? Was ist was? Da draußen, guck mal aus dem Fenster, du undankbarer Bilderbogenblindgänger. Der Kommandohubschrauber setzte zur Landung an. Der Transporter flog weiter. Stur geradeaus. Über den Platz, über das Reservat, über die Stadtgrenze, immer weiter, in die Wüste. Bis das der Sprit alle ist. Und dann, Sammy? Fällt er runter, plumps. Du hast das Steuersystem blockiert. Klar doch, nur Worte. Nimmst du das eventuell zurück? Später, Sammy, falls ich noch dazu komme. Dann ist die Sache für mich erledigt. Der kleine Helikopter ist gelandet. Damit müssen wir uns abfinden, Majestät. Speziell gesichertes System. Auf die Schnelle, nicht zu klappen. Ein kleiner Mann in Grau steigt aus. Ja, Costa. Und zwei Schwarze mit Maschinenpistolen. Von hier aus kann ich gar nichts machen, Sammy. Der Laser reicht nicht so weit. Der Revolver auch nicht. Costa hat ein Megafon. Jonas! Nur Jonas! Ihre Lage ist hoffnungslos! Kommen Sie raus! Langsam! Hände über den Kopf! Na, tu, was er sagt, Lahmgesäß! Ach ja, damit Sie mich in aller Ruhe abknallen können. So nicht, Sammy. Ich komme raus, aber anders. Im Laufschritt. Eine Waffe in die Hand. Ich mache dem da draußen Feuerwerk. Wie Weiland, Butch, Cassidy und Sundance Kid, hä? So habe ich wenigstens eine kleine Chance. Naja, 1-3. Prädikat, weniger empfehlenswert. Weißt du was Besseres? In der Tat. Oh, leicht getrübte Leuchte des Weltalls. Merke, die Holoprojektoren auf dem Giganthotel werden von einem nicht eben schwierig zu infiltrierenden System gesteuert. Es lebe die Illusion. Vertrau auf Sam. Muss ich wohl. Kommt ihr raus, Jonas? Der ist ja immer noch da. Jonas kam. Hände hoch. Langsam. Schritt für Schritt. Costa wartete und sah mich an. Zufrieden. Sehr vernünftig, Jonas. So geht es wenigstens schnell. Sie ersparen mir Zeit und sich selbst unnötige Quälerei. Kommen Sie näher. Noch näher. Ich hatte Sie immer im Auge, Jonas, seit Sie zurückgekommen sind. Ich wusste, dass Frau Delgado Sie in Interna der Sicherheitsverwaltung eingeweiht hatte. Gegen jede Vorschrift. Darum musste ich auf dem Laufenden sein, was Sie betraf. Wenn irgendwo in meiner Nähe ein Haufen Scheiße rumliegt, dann will ich wissen, wo, damit ich nicht reintrete. Kommen Sie näher! Sie sind schon reingetreten, Costa. Noch näher, Jonas! Sie stinken zum Himmel. Das genügt. Machen wir ein Ende. Sammy. Vertrau auf Sam. Jonas! Was ist? Wo sind Sie? Ich war noch da, an derselben Stelle. Aber Costa sah mich nicht. Er sah ein wogendes Kornfeld unter strahlend blauem Himmel. Eine Holo-Illusion, die Sam zwischen uns gestellt hatte. Durchsichtig. Von meiner Seite, nicht von seiner. Er sah sich um, verwirrt. Seine beiden Trabanten fingen an, in die Gegend zu ballern. Das ging nicht. Zwei Schüsse aus meinem Laserstrahler. Und dann war da nur noch Costa. Und Jonas. Und natürlich Sam, der mit den Holoprojektoren spielte. Urwald! Voller Begeisterung. Hören Sie auf, Jonas! Zeigen Sie sich! Knips ihn ab, wenn er das ist. Oder willst du ihn laufen lassen? Nein. Aber erschießen wollte ich ihn auch nicht. Das war zu wenig. Zu leicht. Es war dunkel geworden. Sie waren nicht deutlich zu erkennen. Schattenhafte Bewegungen. Kalkweiße Flecken unter den Ruinen. Nachtmenschen. Der Trubel hatte sie angelockt. Die Helikopter. Die Schüsse. Die Projektionen. Sie warteten am Rand, an der Grenze zum Reservat. Sie warteten und lauerten. Hungrig. Voller Gier. Wir sollten Sie nicht enttäuschen, Sam. Setzen Sie sich in Bewegung, Costa. Los. Nein, nein. Schieße mit die Hacken. Au! Das ist die Richtung, Costa. Sehr gut. Und noch einen Schritt. Nein! Na also. Und noch einer. Für die toten Geiseln. Und für die Stadtguerilla. Und für die unschuldigen Opfer. Und jetzt ein großer Schritt für Judith Delgado. Jonas, bitte! Und noch ein Schritt für Judith. Und noch einer. Und noch einer. Und jetzt der letzte Schritt. Gesegnete Mahlzeit. Mahlzeit, Chef. Ob er ihn wohl bekommen wird? Nachtmenschen. Sicherheitspräsidenten. Schwarze Killer. Terroristen. Große Fische. Kleine Fische. Fressen und gefressen werden. Sehr lehrreich. Und symbolisch. Es wurde ruhig. Um uns lag Babylon. Babylon, die große Stadt. Unermesslich. Unerschütterlich. Unbeeindruckt. Durch die Straßen der Stadt. Da, geht ein einsamer Mann. Mama. Ja, das ist der Volvo Blues. Der dir zieht aus die Schuhe. Bam, die Strümpfe dazu. Bam. Schlafe Judith in ewiger Ruhe. Durch die Straßen der Stadt, durch die Straßen geht ein einsamer Mann. Ja, das ist der Euroblues, Baby. Schlaf, Judith, schlaf in der Liga. Gehen wir nach Hause.